Der Brief des Paulus an die Galater. Kapitel 1. Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch Menschen, sondern durch Jesum Christum und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten, und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, und unserem Herrn Jesu Christo, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, dass er uns errettete von dieser gegenwärtigen argen Welt, nach dem Willen Gottes und unseres Vaters. Welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasset von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, auf ein ander Evangelium, so doch kein anderes ist, ohne dass etliche sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber so auch wir oder ein Engel vom Himmel euch würde Evangelium predigen anders, denn das wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir auch abermal. So jemand euch Evangelium predigt anders, denn das ihr empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Dienste? Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Dienst? Oder gedenke ich, Menschen zu gefallen? Wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ich tue euch aber kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht menschlich ist. Denn ich habe es von keinem Menschen empfangen noch gelernet, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt je wohl gehöret meinen Wandel Weiland im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und verstörete sie, und nahm zu im Judentum über viele meinesgleichen in meinem Geschlecht, und eiferte über die Maßen um das väterliche Gesetz. Da es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleibe hat ausgesondert und berufen durch seine Gnade, dass er seinen Sohn offenbarete in mir, dass ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte, unter den Heiden. Alsobald fuhr ich zu und besprach mich nicht darüber mit Fleisch und Blut, kam auch nicht gen Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog hin nach Arabien und kam wiederum gen Damaskus. Danach über 3 Jahre kam ich gen Jerusalem, Petrus zu schauen, und blieb 15 Tage bei ihm. Der anderen Apostel aber sah ich keinen ohne Jakobus, des Herrn Bruder. Was ich euch aber schreibe, siehe, Gott weiß, ich lüge nicht. Danach kam ich in die Länder Syrien und Zilizien. Ich war aber unbekannt von Angesicht den christlichen Gemeinden in Judäa. Sie hatten aber allein gehöret, dass der uns Weiland verfolgte, der predigte jetzt den Glauben, welchen er Weiland verstörete, und preiseten Gott über mir.